Zum neuen Jahr zu der 106/2017 richteten ausländische Staat- und Parteiführer und Persönlichkeiten verschiedener Kreise Neujahrskarten an Marschall Kim Jong-un. Unter ihnen sind der Präsident der Russischen Föderation, der Präsident der Volksrepublik China, der Präsident der Demokratischen Volksrepublik Laos, der Präsident von Mongolei, der Präsident der Arabischen Republik Syrien, der Präsident der Republik Armenien, der Präsident der Sozialistischen Republik Vietnam, der Präsident der Republik Südafrika, der Ministerpräsident der Volksrepublik Bangladesch, der Generalsekretär des ZK der KP Vietnams, das Mitglied des Politbüros und ständiger Sekretär des Sekretariats des ZK der KP Vietnams, der Vorsitzende der Partei Gerechtes Russland, der Vorsitzende des ZK der KP Tschechimorava Tschechiens, der Landessekretär der Sozialistischen Arbeiterpartei der USA, der Generaldirektor der UNO-Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur, der Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum, der Gouverneur der Region Chabarowsk der Russischen Föderation und der Bürgermeister von Chabarowsk.